Marmeladow schwieg, als versage ihm die Stimme. Dann schenkte er sich plötzlich ein, trank schnell aus und räusperte sich. »Seit der Zeit, mein Herr«, fuhr er nach kurzem Schweigen fort, »seit der Zeit ist meine Tochter Sofja Semjonowna gezwungen, dank einem ungünstigen Zufall und der Anzeige übelwollender Menschen, wobei Daria Franzowna sich besonders hervorgetan hat, weil man ihr angeblich die ihr gebührende Achtung versagt habe, den gelben Schein als Ausweis bei sich zu tragen. Und infolgedessen hat sie bei uns nicht länger bleiben können. Denn unsere Wirtin, Amalia Fjodorowna Lippewechsel, wollte es nicht zulassen. Vorher aber hat sie noch selbst der Daria Franzowna dabei geholfen. Und auch Herr Lebesjetnikow. Ja, sehen Sie, eben wegen Sonja kam es zu der Geschichte zwischen ihm und Katharina Iwanowna. Zuerst stellte er selber Sonjetschka nach, mit einem Mal aber wurde er empfindlich. »Wie kann ich, ein so gebildeter Mann«, sagte er, »mit so einer in der gleichen Wohnung leben?« Katharina Iwanowna nahm das nicht stillschweigend hin, trat für Sonja ein. Nun, und da passierte es denn. Sonjetschka besucht uns nun meist in der Dämmerung und hilft Katharina Iwanowna und gibt nach Möglichkeit Geld. Wohnen aber tut sie bei dem Schneider Kapernaumow. Sie hat bei ihm eine Stube gemietet. Kapernaumow ist lahm und stottert, und seine sehr zahlreiche Familie stottert gleichfalls. Auch seine Frau stottert. Sie leben alle in einem Zimmer. Sonja aber hat ihr eigenes Zimmer hinter einer Scherwand. Ja, es sind furchtbar arme Leute. Und dazu stottern sie noch. Ja. Ich stand also am Morgen auf, zog meine Fetzen an, erhob die Hände zum Himmel und ging zu seiner Exzellenz Iwan Afanassjewitsch. Darf ich fragen, ob Sie seine Exzellenz Iwan Afanassjewitsch vielleicht kennen? Nein? Nun, dann kennen Sie nicht einen Gottesmenschen. Er ist wie Wachs. Wachs vor dem Angesicht Gottes. Er wird weich wie Wachs. Ihm traten sogar Tränen in die Augen, nachdem er geruht hatte, alles anzuhören. »Nun höre, Marmeladow«, sagte er, »einmal hast du meine Erwartung enttäuscht. Ich gebe dir noch einmal eine Stelle, auf meine persönliche Verantwortung hin.« So sprach er. »Denk daran«, sagte er, »und geh jetzt.« Ich küsste den Staub von seinen Füßen, in Gedanken nur, denn in Wirklichkeit hätte er es nicht gestattet als Würdenträger und als ein Mann der neuen Staats- und Bildungsideen. Ich kehrte nach Hause zurück, und als ich mitteilte, dass ich in den Staatsdienst aufgenommen war und Gehalt erhalten würde, Herrgott, was da geschah!